Und ein Feiertag, ja nur für uns zwei. Pünktlich um 3:30 bin ich dann bei dir. Und ich werd dich fragen, Schatz, was wünschst du dir? Wollen wir heute bummeln gehen oder einen Film ansehen? Schlendern wir mal quer durch unsere schöne Stadt. Im Friedrichstadtpalast ist's schön, wir können auch Nante füttern gehen. Oder bist du mehr für Bockwurst mit Salat? Kehren wir am Abend irgendwo dann ein, trinken wir zum Abschluss noch ein Gläschen Wein, fängt am anderen Morgen dann unsere Arbeit wieder an. Sag ich dir, bevor wir ins Büro dann gehen, ach Liebling, unser Sonntag war so schön. Kehren wir am Abend irgendwo dann ein, trinken wir zum Abschluss noch ein Gläschen Wein, fängt am anderen Morgen dann unsere Arbeit wieder an. Sag ich dir, bevor wir ins Büro dann gehen, ach Liebling, unser Sonntag war so schön.